Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, 11. Kapitel, Verse 28 bis 30. Dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Gott segne dieses Wort. Jesus lädt uns ein. Im heutigen Bibelvers haben wir gelesen und lesen wir, dass Christus uns einlädt, zu ihm zu kommen, besonders wenn wir Schwierigkeiten haben in der Not, aber nicht nur dann, sondern eigentlich zu allen Zeiten. Denn wir lesen hier, wir erfahren hier mehr über seinen Charakter und wer er ist, als nämlich Gott als Mensch geworden, und er zeigt uns, sagt uns, dass er demütig und freundlich ist. Warum ist das wichtig? Dieses ist wichtig für uns zu verstehen, denn dieses ist die göttliche Natur, das ist die Gottesliebe, die Agape-Liebe, die auch nur durch Gott kommt und auch nur durch Jesus Christus kommt und in keiner anderen Situation, keinem anderen Text zu finden ist, außer als in der Bibel und nur hier. Und somit haben wir hier Jesus verspricht uns, dass er uns und in seinem Joch aufnimmt, wenn wir zu ihm kommen, als Reuegesünder eingestehen, dass wir gesündigt haben, und das müssen wir nur einmal machen, und Jesus Christus erlöst uns und wir nimmt uns auf unter sein Joch. Das heißt, er trägt unsere Lasten, unsere Probleme, unseren Kummer, Sorgen, hilft uns aber auch in ganz normalen Lebensentscheidungen, wenn wir Entscheidungen treffen, ob nun große oder kleine, das trifft immer zu. Wenn wir ihm unterjocht sind, weist er uns immer den rechten Weg. Es macht nur Sinn, zu Christus zu kommen. Das ist diese Wahrheit, die wir hier nur finden, und Jesus lädt uns also dazu ein. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Wahrheit gegeben hast, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, durch unseren freien Willen, und unsere Lasten von uns nehmen zu lassen, durch dich, durch das, was du am Kreuz für uns getan hast, für uns gestorben bist, und uns das ewige Leben geschenkt hast. Wir brauchen nichts zu tun, außer als reuige Sünder zu dir zu kommen, eingestehen, dass wir Sünder sind, und das müssen wir einmal tun, und somit sind wir durch dich und nur durch dich ein für alle Mal erlöst. Das machen wir einmal, und wir danken dir für dein Wort und dass du uns dieses Versprechen gegeben hast, und wir können dir vertrauen und danken dir für all das, was du für uns getan hast, was wir niemals tun können. In deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.